die Trends aus Duisburg. Folgende Besetzung, ach, wenn man das lesen könnte. Fiedler, 25, Rhythmus und Posaune. Erdler, Rainer, Engler, Angler, Engler, 25, Gesang und Trompete. Detlef Tode, 18, Gesang und Bassgitarre. Dieter Hemmerle, 19, Gesang und Orgel. Wolfgang Wittmann, Gesang und Solo-Gitarre. Und Veit,